Wir wiegen uns, doch schlafe nicht. Im Morgenlicht sind wir da, du und ich. Such mit am Horizont den Weg nach Haus und gib nicht auf, wir sind stark, du und ich. Siehst du das ferne Licht, wir sind schon nah. Glaube mir, bald sind wir da. Ich bring dich heim, durch tausend Meilen Einsamkeit. Ich bring dich heim, ist unser Weg auch noch so weit. Zurück nach Haus, zurück, wo deine Liebsten sind. Ich bring dich heim, ich bring dich heim, zurück nach Haus. Deine Augen nicht, komm sie mich an und denk daran, ich bin hier nur für dich. Schleicht sich die Nacht zu dir und wirbt um dich. Verlass mich nicht, wir sind stark, du und ich. Kannst du den Morgen sehen, er ist schon nah, glaube mir. Sind wir da? Ich bring dich heim, durch tausend Meilen Einsamkeit. Ich bring dich heim, ist unser Weg auch noch so weit. Zurück nach Haus, zurück, wo deine Liebsten sind. Ich bring dich heim, ich bring dich heim, zurück nach Haus. Doch schlafe nicht, im Morgenlicht sind wir da, du und ich. Spürst du den Wind, er fährt dir sacht durchs Haar, so gib nicht auf, bald sind wir da. Ich bring dich heim, durch tausend Meilen Einsamkeit. Ich bring